So, jetzt die antifaschistische Aktion Hannover. Uns gibt es seit 2001 in verschiedensten Besetzungen und verschiedenen Formen. Die AH hat sich damals gegründet in Anlehnung an die antifaschistische Aktion, bundesweite Organisation, die sich damals aber schon im Auflösen befand. Unsere aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind natürlich Antifaschismus, Antirassismus und soziale Kämpfe. Das soweit zu der Gruppe und jetzt zu den drei Fragen. Ja, also vielleicht vorweg, das ist bei dem Referat von Fast Forward auch angeklungen, auf die Frage, was Antifaschismus für uns bedeutet, nicht antworten zu müssen, Antifaschismus bedeutet eine politische Überlebensstrategie, ist ein Glück von uns und von allen Gruppen, die heute auf dem Plenum, auf dem Podium sitzen. Antifaschismus im Sinne solcher klassischer militanter Anti-Nazi-Aktionen zur Erkämpfung von Freiräumen in Gebieten rechtsextremer Hegemonie sind natürlich auch Teil unseres Spektrums oder unserer Bewegung, wenn man das so will. Aber das sind natürlich völlig andere Gegebenheiten und von daher wird das irgendwie jetzt nicht verhandelt. Was ist Antifaschismus also für uns? Antifaschismus ist für uns das primäre Praxisfeld, über das wir Zugang zu gesellschaftlichen Prozessen suchen. Debatten aus diesem Antifa-Feld, womit wir sowas meinen wie diese deutsche Opferdebatte oder wenn es um so Sachen wie NPD-Verbot geht oder so. Solche Debatten werden gesamtgesellschaftlich und regelmäßig geführt und bieten Anlass zur Kritik von unserer Seite auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Unsere Arbeit im Zusammenhang mit dem 1. Mai, unsere Arbeit mit Parteien und Gewerkschaften, jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr, hat uns da zu einem Standing verholfen, was uns als Diskussionspartner ernst nimmt, aufgrund unserer Kompetenz in dem Gebiet, was uns auf anderen Bereichen, wie zum Beispiel Betriebskämpfen, nicht so leicht gelungen wäre. Und damit haben wir eine Plattform gewonnen, wo wir mit einer für unsere Verhältnisse relativ großen Breitenwirkung unsere Propaganda verbreiten können und das Angebot machen können, sich unserer Kritik auszusetzen. Antifaschismus ist auch ein bewährter Zugang zu individuellen politischen Reflexionsprozessen der Radikalisierung. Als politischer wie soziokultureller Vorschlag an Jugendliche, radikale Politik zu machen. Damit die Menschen diese Möglichkeit auch bekommen, muss man sie ihnen auch geben. Und kontinuierliche, öffentlich sichtbare Praxis gibt diese Möglichkeit zur Partizipation sehr viel effektiver als geschlossene soziale Netze, die sich in der Szene konstituieren und dort weitgehend isoliert kaum noch Ansprechbarkeit bieten oder akademische Lesekreise, von denen von vornherein niemand irgendwas mitkriegt. Es gibt ab von all diesen taktischen Überlegungen, warum das Feld Antifaschismus für uns Sinn macht, auch noch die Überlegung, dass wir in Deutschland leben und in einem Land Politik zu machen, zu dessen Geschichte der Nationalsozialismus gehört, noch dazu mit einem revolutionären Anspruch, muss auch immer heißen, Politik, die Auschwitz mitreflektiert. Gerade in Deutschland hat sich gezeigt, dass der Versuch, die Zumutung der bürgerlichen Gesellschaft abzuschaffen, immer die Gefahr der negativen Wendung hat. Dies immer mitzudenken heißt, dem Antifaschismus eine besondere Stelle im eigenen Politikverständnis zu geben. Was unser Standpunkt von bürgerlicher Anti-Nazi-Arbeit unterscheidet, lässt sich ganz polemisch im Hinblick auf den 1. Mai mit alles beantworten. Bürgerlicher Protest ist für uns entweder zivilgesellschaftlich-demokratisches Aufbegehren oder mit großem Kapitaleinsatz gefahrene Imagekampagne von Seiten der Stadt für den Standort. Und das hat beides mit uns nichts zu tun. Unser Ziel für den 1. Mai, unser Ziel unserer Antifa-Arbeit ist eine Wahrnehmbarkeit der radikalen Linken und ihrer Kritik. Und zwar nicht als Selbstzweck, nicht als Ritual, was irgendwie die Binnenstabilität unserer Strömung verbessern soll, sondern als Werbung für uns, als politische Propaganda, als Angebot, unsere Kritik sich zu eigen zu machen. Wobei vielleicht nicht unterschlagen werden sollte, dass keine politische Strömung ohne eine bestimmte Form von Binnenkommunikation und von einer bestimmten Art von selbstvergewissernder Selbstreflexion auskommt, was sich natürlich auch in Aktionsformen widerspiegeln kann. Dieses Interesse der Wahrnehmbarkeit unserer Kritik artikuliert sich konkret in anderen Aktionsformen, als bürgerlichen Parteifahren mehr oder von der Stadt diese Bundstadt-grünen Straßenbahnen oder diese Bierdeckel gegen rechts, die es jetzt gibt und so. Es gibt aber einen Punkt am 1. Mai, wo wir gemeinsam mit Parteien und Gewerkschaften und anderen Gruppen agieren, und zwar bei der gemeinsamen Massenblockade um den Nazi-Auftakt-Kundgebungsort. Und dafür gibt es gute Gründe. Wir wollen diesen Nazi-Aufmarsch stoppen. die Artikulation der eigenen Kritik ist wichtig, aber die Stabilität der politischen und sozialen Strukturen der Nazis konstituiert sich auch gerade an solchen Großevents. Und da sie unseren militantesten politischen Gegner darstellen, gilt es, das zu verhindern. Außerdem, das ist der zweite Punkt für diese Massenblockaden, werden Hunderte, wenn nicht Tausende, das erste Mal drei Aufforderungen von den Bullen hören. Tausende werden das allererste Mal mit der Frage konfrontiert sein, ob die Bullen jetzt reingehen oder nicht. Für Tausende von Menschen wird sich das Prinzip des Gewaltmonopols sich das allererste Mal gegen sie selber richten. Und Tausende Menschen werden am 1. Mai das mit einer Massenblockade Nazi-Aufmarsch verhindern. Unserer Meinung und auch ganz subjektiven Erfahrung nach ist die Wirkung auf die TeilnehmerInnen nicht zu unterschätzen und nicht Mittel zur, sondern bereits selbst unmittelbar gesellschaftliche Intervention. Vielleicht nochmal zur Klärung, welchen Stellenwert Antifaschismus in unserer Gesellschaftsanalyse nimmt. Und da stimmt der Vorwurf, der heute Abend, glaube ich, schon mehrmals kam, dass teilweise und vermutlich auch viel zu oft die theoretische Reihenfolge der Argumente so ein bisschen der biografischen Reihenfolge der meisten Antifas folgt, dass man nämlich von den Nazis ausgeht und von da aus den Kapitalismus dann irgendwie schlecht findet. Und so schlimm die bürgerliche Gesellschaft, auch ohne faschistische Ideologie und auch ohne diese Gefahr des barbarischen Umschwungs, so schlimm sie auch so schon alleine ist, die bürgerliche Gesellschaft des Nationalsozialismus wegen abschaffen zu wollen, ist deswegen ja keineswegs falsch. Dass der Kapitalismus auch völlig ohne Nazis und ohne Faschismus schon schlimm genug ist, stimmt, aber es stimmt halt auch nicht. Es stimmt nicht, die bürgerliche Gesellschaft undialektisch zu betrachten, hypothetisch zu sagen, das eine Verhältnis blende ich aus und dann sehe ich, dass das andere irgendwie auch doof ist. Die bürgerliche Gesellschaft und die Nazis sind ein und dasselbe, nicht in persona, ganz wichtig, aber als dialektische Totalität ist das eine nicht ohne das andere zu verhandeln. Man kann diesen Widerspruch, den diese gesellschaftliche Totalität bedeutet, diese Einheit, die kann man auch an anderen Punkten zu fassen kriegen, zum Beispiel in Lohnkämpfen, also oder in sozialen Kämpfen oder auch in Antirassismusarbeit. Wie gesagt, das sind ja auch durchaus Felder, wo wir was machen. Also die beiden letzten 1. Mai standen für uns ganz klar im Zusammenhang mit sozialen Kämpfen. Man kann es halt aber auch am Antifaschismus machen. Und als Revolutionäre, und zumindest den Anspruch würde ich für uns geltend machen, tun wir gut daran, es dort zu tun, wo wir es halt können. Ja, das wäre es auch.